müssen wir da vernünftig reden. Schon on. Ja. Sind die alle noch beim Schwimmen oder was? Ja gut, rechts ist voll. Hast du jetzt übernommen? Ich werde jetzt Christian. Du nimmst die Schwingung auf, Leute. Wir wechseln eine Sonnenbrille. Wir wechseln eine Sonnenbrille. Und der Hahn kräht schon. Von den Stadtmusikanten in dir. Dann musst du jetzt noch entscheiden, was du bist. Der Hund, der Esel, die Katze oder der Hahn? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel Bremen macht er. Also vier auf einmal. Alle vier auf einmal. Okay, ich werde Bremen für Thomas. Nicht der Roland, da. Das ist, die Zeit ist vorbei. Nur noch die Musikanten. Ja, gut, dann geht's weiter. Alle gut geschwommen? Das ist das Einzige, was sich lohnt, ja. Braun werden. Wasser treten. Und München auch unter Wasser? Nee. Ja. Unter Wasser? Nee. Nee. München dann nicht. Aber Chiemsee war in der Gegend. Ja. Alles katastrophal, ja. Rosenheim. Rosenheim. Denke ich immer an. Roman. Ja. Passau. Ja, Passau. Da passt die Sau nicht mehr auf die Wiese. Passau. Und die Inn ist am schlimmsten. Möchtest du wohl gerne. Gut, jetzt haben wir, da kommt noch Frankreich, ganz besoffen. So, noch was aus der Ramana-Ecke? Nix. Immer mal kurz fragen, ne, Prakash? Hast du was von irgendwem Bekannten? Nee, was noch mal so? Keine Fragen. Du hast keine Fragen. Hast du irgendeine Antwort? Auch nicht. Auch nicht. Das hört sich ziemlich. Nicht langweilig. Nö. So da sein dann. Bist nur so da? Nur so da. Okay. Sprudelst du schon? Mit Sprudel oder ohne Sprudel? Ohne. Ohne. Sprudelt nichts mehr. Na gut. Ja. So, neu, Freiburg. Hast du noch was mitgebracht? Get lost and stay lost. Das ist eines meiner Passwörter an meinem Computer. Das ist nett. Das ist nett. Ich sag nicht zu welchem Programm. So. Zu iTunes. Get lost, stay lost. Lost in. Ja. Dann streng dich mal an. Oder auch nicht. Versuch dich mal nicht anzustrengen. Weil zumindest das Antivirenprogramm. Es gibt jetzt für ältere Leute ein Passwort, das heißt Wrong Password. Ja, das kann man sich, braucht man sich nicht erinnern. Das wird, der Computer erinnert einen immer wieder. Falsches Passwort. Ja, gut. Irland, Holland. Man bist immer durcheinander. Kommst gerade aus Irland. Ja, ja, ich weiß. Aber du kannst ja auch vielleicht Verwandte besucht haben in mal kurz durch die Hölle in Holland. Und dann. Nein. Nein. Direkt mit Ryanair. Na gut. Und irgendwas Neues aus Irland? Nichts Neues. Nicht Wetter immer noch ja. Wetter immer noch schlecht. Nein. Was gestern? Und heute Morgen? Oder auf Dauer? Zwei Wochen. Ja. Das hört sich gefährlich an. Also seit 2 Wochen ist das gleiche Wetter wie hier. Also Wie jetzt. Wie es gestern hier war, es bedeckt. Gestern war es bedeckt. Aber wir mussten es bedeckt genießen. Na gut, ich überlege mir das noch. Ich werde mich vielleicht noch mal verirren. Alle Verirrten treffen sich in Irland. Das ist echt gefährlich. Wenn es mal 2 Wochen Sonne scheint in Irland, denken sie schon... Ja, ja, das ist dann sofort Panik. Vielleicht gefällt es uns doch hier. Nein. Nichts mitgebracht sonst? Neue Buddhistenfragen oder so? Nee. Nix. Zu mir kommen immer die jetzt, da ist nix. Bakasch, nix. Alles höher, nix. Das sind alle Nixen. Meerjungfrauen hier. Nixen. Nix, nix, nix. Da ist ab und zu mal noch ein Ramana, aber da muss ich dann immer nur, was der gesagt hat, erklären. Ist ja auch nix. Das ist ja so wie... Naja, das, was er gesagt hat, hat schon was mit mir zu tun. Nein. Klar, natürlich. Aber mir fällt was ein. Ah, das ist doch, weil ich muss nur ein bisschen bohren. Ja, ja, aber er sagt ja, man muss sich schon bemühen, auch am Anfang. Und dann das hat er nur im Ich bin IMZ gesagt. Ja, das genau. War alles falsch übersetzt. Ah. Dieser Gata. Ja, ja, das ist der Pfennigfuchser. Da ein Ding hier, der. Da musst du aufpassen. Der tut immer nur schläfrig. Der passt. Der ist eigentlich der Vipassana-Meister im Inkognito. Der Wohnzimmermeister. Der kennt jede Ecke in seinem Wohnzimmer. Jeden Fussel auf seinem Teppich. Guck ihn an. Darum gehen die Haare oben weg. Weil er immer nach unten guckt. So, was war denn mit dem? Ja, also die Bemühung. Er schreibt ja, dass auch eine Bemühung notwendig wäre. Nein, er schreibt, die Übersetzung ist falsch. Er sagt, es wird bestimmt, wenn es so sein soll, wird Bemühen da sein. Aber nicht, und dann wird es eben, aber... Du wirst es nicht durch deine Bemühungen schaffen. Genau wie deine Ernsthaftigkeit. Wenn es die Totalität will, dann wird die Ernsthaftigkeit sein. Und auch die Bemühungen stattfinden. Aber wenn nicht, dann kannst du 1000 Jahre versuchen, dich zu bemühen. Es passiert gar nichts. Also wenn es sein soll, dann wird es Schritt für Schritt, was auch immer, wie immer. Ramana sagt dann, was hat dich hierher gebracht? Das Flugzeug oder das Schiff erst und dann das letzte Ochsenkarre und das, also alle Schritte haben dich jetzt hier hingebracht. Aber wie konntest du das halt, war das dein Plan oder so? Oder ist das einfach Moment für Moment passiert? Und wenn die Bemühung stattfinden wird, wird sie stattfinden, aber nicht, weil du jetzt ein Konzept von Bemühen hast. Das haben Tausende gelesen, das Buch Bemühung, und guck, was ist bei rausgekommen? Und auch das, der Ernsthaftigkeit auch, denn ich sage, also wenn Ernsthaftigkeit sein wird, wird sie sein, wenn es sein soll, also wenn die Totalität ist, erlaubt. oder möchte, dann kannst du auch nicht ernsthaft sein, dann ist sie da. Aber wenn du es willst, ist so, er wieder. Naja, in der Richtung. Genauso wie wenn in dieser sogenannten Körper, Geist, Tralala da irgendwie so ein Verstehen stattfinden soll, dann würde es stattfinden, trotz deiner Bemühungen, nicht wegen der Bemühungen. Oder ob du dich darauf richtest oder nicht. Du kannst es gar nicht verhindern. Also da. Also es kann keiner sagen, ich war es. Könnte, sagt jeder, aber das ist ein Witz. Weil das. Ich würde sagen, trotz deiner Bemühungen passiert es nicht wegen, was nicht passieren wird. Also trotz deiner Bemühungen wird auch nichts passieren. Also wenn ich jetzt sagen würde, dass was passiert, dann würde ich ja sagen, es müsste was passieren, aber das war ja schon wieder ein... Legt er sich gleich wieder flach. Trotz meiner Mühe. Trotz seiner Aufrichtigkeit legt er sich nieder. Ja. Nein, wenn du mich fragst, dann es muss gar nichts passieren, meine Güte. Das hat er hinterher genauso wieder alles weggenommen. Er hat das im IMZ alles schön, zumindest haben wir es so übersetzt und hinterher ist alles scheiße. Und wie gesagt, seine letzten Worte, jetzt geht auch noch das I-Am-ness weg, diese Seins-Ich-Haftigkeit und es kümmert immer noch keinen, ob das jetzt da ist oder nicht. Also letztendlich ist es. Genau mit seiner Linie von seinem Meister. Mein Meister hat mir gesagt, ich habe ihm gefolgt und dann bin ich zum Ich Bin gekommen. Ja, aber hinterher hat er genau das Ich Bin kaputt gehauen. Auch nur Blödsinn. Ja. Was soll man davon halten? Kann man noch irgendwem trauen? Wenn sie hinterher alles wieder kaputt machen, die Meister. Du hast recht, wenn du nur IMZ liest, dann ist es sehr esoterisch. Dann hast du das Gefühl, du kannst was tun und es wird irgendwann, wenn du nur genug, wer bin ich, und darin verweilst und dann etablierst du dich in dem, dann wird es automatisch, wird es dich aufnehmen in dieses was immer. So ungefähr wie Eckhart Tolle, der sagt, das Sterntor öffnet sich, wenn du still bist. Hört sich doch gut an. Das verkauft sich auch gut. Also wenn du im Jetzt bist, in deiner Stille verweilst, im Jetzt verweilst und eben weder Vergangenheit noch Zukunft, dann wird er automatisch, nimmt dich das auf in sein Reich, was, das nennt er dann Sterntor, Sterntaler. Da hat er gut mit verdient. Genau. Wunderbar. Ja. Das war das erste Theaterstück, was ich im Theater gesehen habe, als 11-Jähriger oder 10-Jähriger. Sterntaler. Nee, nicht Sterntaler. Ich habe, welche Mondfahrt war das? Peterchens Mondfahrt, genau. Aber ist ja ähnlich. Ja. Nee, aber wenn du mich fragst, ob das hier in dieser alltäglichen Welt, ob es da dann einen relativen Vorteil kriegen kannst, würde ich sogar zustimmen. Du könntest möglicherweise ein relativ harmonischeres und friedliches Leben damit erreichen, also persönlich, wenn du in dieser Jetzthaftigkeit, ich finde es von Meister Eckhart eigentlich besser, die die Jetzigkeit. Jetzigkeit ist ein schönes Wort, Jetzigkeit. Aber now im Englischen ist es so ein bisschen Power of Now. Einfach Jetzigkeit. Jetzt und immer da, das ist dann. Und Eckhart hat den Namen hat er ja auch von ihm geklaut, von daher. Er heißt ja Ulrich. Ulrich Tölle. Noch nicht mal Tolle, Tölle. Aber mach das mal im Englischen. Ulrich Tölle. Mit Power of Now. Passt nicht. Kommt nicht zurecht. Ich glaube, da hätte er nicht so viele Bücher mit verkauft. Mit Ulrich Tölle. Der Ulrich. Aber Eckhart. Das ist schon was. Gut. Ja, in der Richtung. Macht man einfach. Also ja und nein. Wenn ich sage nein, stimmt es nicht. Wenn ich ja, also ja im Traum, da kannst du möglicherweise durch Demut und Ernsthaftigkeit und Bemühungen erreichst du auch irgendwas, wenn es sein soll. Auch nur, wenn es die Tonalität erlaubt. Aber für das, was du bist, hat es absolut keine Relevanz. Also ja, wenn es erlaubt wird, dann hast du möglicherweise in diesem Leben ein friedlicheres Leben durch Bemühungen oder durch Verweilen im Gewahrsein oder Vipassana-Übung oder es kann alles möglich sein, dass du dadurch ein friedlicheres, persönliches Restleben hast. Die Resteverwertung des, was noch folgt, könnte wertvoller sein. Eine Resteverwertung, eine Bewertung. Aber für das, was du bist, vollkommen wurscht. Von daher kannst du dich zwar nicht entscheiden, aber. Und deshalb wird Ramesh, der in Bombay, der hat gesagt, ja, wenn ich das, dann doch richte ich mich doch lieber da, wo ich was tun kann. Wo ich Leuten im Verstehen möglicherweise dann, dem Intellekt, dass es dann möglicherweise zur Ruhe kommt und dann friedlicher sein kann in seinen Dingen. Weil für das andere gibt es eh nichts zu tun. Also, ja. Aber ich bin da zu faul für. Ich bin da viel zu faul für. Da hätte ich echt was zu tun, ne? Ne, Prakash, wenn ich den denkenden Verstand wegnehmen und für mit dem Arbeiten ersetzen wollte. Wow. Dann bleiben wir doch lieber Trottel, oder? Egal. Weil es ist alles so labil, so fragil. Dieses Ganze, was du da erreicht hast, ist in jedem Moment wieder fragwürdig und kann zerbrechen. Die ganzen, da gab es so 4, 5 Schüler von Ramesh, die der autorisiert, also gesagt hat, du hast es. Und alle sind so, Elke von der Osten und der Mark von da und die irgendwas. Klappt alles nicht so richtig. Irgendwie ist da, überhaupt wenn man bestätigt ist. Und dann muss man liefern. Hm? Stell dir vor, man würde wirklich denken, man ist erleuchtet und andere denken das, dann musst du dich auch so scheiße verhalten. Du darfst gar nicht mehr. Stell dir mal vor, du gehst zurück in denkenden Verstand. Was machst du dann? Was denkst du dir dann? Musst du dann so tun, als wenn er arbeitet? Achso, ja, wolltest du daran arbeiten? Was? Learning by doing. Was wirst du denn lernen da? Erleuchtung. Erleuchtung. Erleuchtung wirst du lernen bei Learning by Doing. Osho hat mal 60 Leute erklärt. Für Erleuchtung erklärt. An einem Tag. Und am nächsten Tag hat er es wieder zurückgenommen. Am nächsten Tag, ein halbes Jahr ging das. Ein halbes Jahr. Die sind alle anders gelaufen. Die hatten alle einen anderen Flair. Die haben sich völlig anders verhalten. Ich weiß. Das ist das. Ständig konnte man gucken. Das sieht wirklich so aus. Schon erhobener, ne? Dann hat er alles wieder kaputt gemacht. Oh, joke. Ja, ich weiß, das muss ja ein Witz gewesen sein. Das sind schon Schweinehunde, die du Gurus, ja? Erst sagen sie, wie du bist, und dahinter sagen sie, Edge. Alles nur ein Witz. Aber einige glauben immer noch daran. Von denen, der Tirsa oder so irgendwelche, da gibt es doch einige, die da zugehörten, oder nicht? Habe ich zumindest so. Die haben auch schon geglaubt, dass sie, aber als das widerrufen hätte, haben sie ihm nicht mehr geglaubt. Ja. Ja, aber vielleicht scheine ich auch erst recht, wenn du einem sagst, du bist das schon, dann streckt sich das Ding hoch und sitzt gerade und kannst du. Manche haben auch schon ein Kleid gekauft dafür. Ich kenne da einige. Die geben es sogar zu. Da haben dann einige gesagt, du bist schon so nah dran, noch ein bisschen. Und irgendwann wirst du auch hier sitzen. Und schon haben sie Shopping. Das ist dann Learning by Doing. Schon mal das Kleid dafür kaufen. Den Gärtner schon mal bestellen, dass die Blumen bereit sind, wenn man soweit ist. Ja? Konfirmationsanzug. Werden wir, das klappt nicht. Du musst weiß, als Mann auch so. Als, komm, nee, mit dem blauen Ding da passt doch eh nicht mehr. So hochzeitsmäßig. Mit einem Blumenstrauß. Das sind, für mich sieht es immer wie Roy Black aus, der da sitzt. Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. Und immer gazing. Entspanntes Gesicht machen. Hm? Na gut. Können wir mal üben. Es gibt in Holland oder in Belgien, da hat einer, der hat mich auch mal eingeladen, der hat eine Schule für Erleuchtete, wie man dann sich verhält. Der Knigge für Erleuchtete. Er nannte das Advaita-Lehrer fortgeschrittenen Kurs. Advanced Advaita Teacher Seminar. Und da hat er mich eingeladen als Lehrer dafür. Hab ich ihn gefragt, willst du wirklich noch Schüler haben hinterher? Meinst du wirklich, du bist, ich glaube nach 10 Minuten sind sie alle weg. Meinst du das ernst? Oh, ist viel Geld drin, sagt er, ist viel Geld drin. In Holland auch einer vor 10 Jahren hat da Vorbereitungskurse für Satsang. Ja, der hat das echt. Und dann ein halbes Jahr später, es funktioniert nicht richtig, hat er dann Tantra-Gruppen gemacht. Das hat er Geld verdient. Das fand ich auch gut, das ist doch ein Geschäft. Also Vorbereitung, wie man sich im Satsang verhält und so, was man für Fragen stellt. Ja, der hieß Nilam. Jetzt ist er Tantra-Meister mit seiner Freundin. Tantra-Tempel bei irgendwo bei Antwerpen, weiß nicht mehr wo. Krieg immer noch die E-Mails. Einladung zum Tantra-Wochenende. Vollmond-Tantra, Neumond-Tantra, irgendwas. Richtig auf Holländisch. Ich weiß zwar nicht den Unterschied, was da macht, aber. Ja. So viel zu Machellen. Immer noch nichts? Hast, bist abgearbeitet oder was? Ja. Von der Arbeit. Ich wollte gerade fragen, von was hier? Stress oder Arbeit? Gut. Schweiz. Nix? Später? Auch nicht. Vielleicht. Hamburg ist bemüht. Finger gucken macht Spaß, ne? Der Name dieses Steins ist, aber das ist mir. Von hier sieht der türkis aus, aber. Nee. Blau. Mach mich grau. Was ist das für ein Opal? Oma. Oma. Ja, es gibt so viele Dinger. Jetzt bist du aber wirklich. Wie lange hast du den schon am Finger? Das ist so wie ein Mann, der nicht mehr weiß, wie die Frau heißt. Dann hat er echt Probleme. Alte, komm mal. Hey, Darling. Mäuschen. Und dann kommt sie, was hast du gemacht? Du hast mich schon lange nicht mehr so genannt. Irgendwas hast du. Ja, das Meer hat dich zurückgehalten. Ne? Der Norden. Der Norden hat er dich eingenordet. Nicht schön da oben, ne? Ne? Das ist komisch. Du bist, warst du im Nordosten oder im Nordwesten? In Bergen oder im... Nordosten. Ja, da ist nicht schön, da hast du recht. Gala Moraya, der Traller da, Moraya, die ganzen Bogen da oben. Arta ist noch ganz schön, aber sonst, dann hört es auf. Da ist auch Boris Becker wohnt da oben, das ist... Ja gut. Beatrix, irgendwas vom Shift? Nichts mehr Shift. Gut. Kein Shift mehr. Ein weißes Schiff wird kommen. Oh, bei dir ist nichts mehr, oder? Ich guck einfach nur noch. Freiburg kommt ganz frisch, aber bringt auch nichts mehr mit. Learning by doing, das war doch. Oder learning by being. Wäre auch nicht schlecht. Erleuchtet sein. Ja? Jetzt hast du, was dich erinnert. Oder hat Prakash dich. Ja? Calcedon. Ich dachte, das ist ein Ort bei Hamburg. Calcedon. Usedom. Zibion Calcedon. Jetzt lacht sie wieder. Schön, wenn man wieder sich erinnern kann. Ja. Prakash, hast du dir geholfen? Nee. So sind die Männer. Hast du nur falsch getippt? Er ist der Experte. Na, wer nennt sich Juwelenhändler? Nein? Was? Schmuck? Das sind Juwelen kein Schmuck. Ja, aber. Wertvoller meinst du? So wertvoll gehst du nicht ran. Kann ne? Das ist mir Kapital erforderlich. Das wäre aber entspannter. Dann kaufst du einen. Eine Juwele in Bangkok und bringst sie mit und verkaufst sie, dann hast du den gleichen Umsatz. Ich weiß, aber wenn es die falsche ist, dann... Hast du natürlich keinen Umsatz. Und es dauert lange, bis man den Abnehmer findet. Ich hatte auch mal eine Schmuckhändlerin aus Hamburg, da sind wir in Leh oben und in Dharamsala gewesen. Die haben sie so verarscht. Mit den Steinen Alexandrias und alles Mögliche. Und die ist wirklich reingefallen mit den Sternen, mit diesen Sternen. Ja, also, das war alles falsch. Hinter haben sie da Computer-Ding drauf und so. Alles aus Hongkong synthetisch. Aber die sahen so echt aus. Die machen so viel mit Bestrahlung und. Du sagst, das war echt wie ein Stern-Ruby oder das Alexandria. Und die war Expertin, die hatte ein großes Geschäft in Hamburg. Alles falsch. 5.000 Euro oder so damals. Das war noch Anfang der 90er. 10.000 Mark oder so, alles weg. Und die haben... Wo wir davon reden. Ich wollte einsteigen, aber ich habe mich noch zurückgehalten. Ja, aber nicht, weil ich was wusste, sondern weil ich Angst hatte. Das gab es auch noch? Die Angst war noch größer als die Gier. Das ist ein Vorteil. Darum seitdem denke ich, Angst ist nicht so schlecht. Ja, ist, also die Gier ist immer, aber Angst ist so eine kleine Versicherung, um nicht immer reinzufallen. Manchmal sind wir nicht da, dann ist es gefährlich. Ja, ich sag doch, Angst ist nichts Schlechtes. Weil du gerade wieder anfängst, war die dann auch noch da oder so? Also, du, ja. Nein. Hast du gerade mit angefangen? Meine Frage war, gab es mal eine Zeit, wo du kein Geld hattest? Das war die Frage. Wo ich kein Geld hatte? Ja. Oh. Ja, 3 Wochen in San Francisco. Da sind die Schecks zu spät gekommen. Das ist schon ein Erlebnis. Da weißt du erstmal, wie Amerikaner, was du von denen halten kannst. Wenn du auf einmal von was haben zu nichts haben und die wissen nicht, ob du denen was vormachst, die Schecks kommen, das kann jeder sagen. Auf einmal die Freunde, die du scheinbar im halben Jahr, dreiviertel Jahr hast, sind auf einmal nicht mehr so. Die auf einmal, ja, im Moment habe ich auch nichts, nichts drin. Und die rufen die auch nicht mehr an, da klingelt keiner mehr oder kein Ding. Auf einmal ist alles vorher, oh, my best friend, bla bla bla. Auf einmal zero, nichts. Aber an dem Tag, als die Schecks wieder da waren, hättest du doch was gesagt. Das war doch gar kein Problem. So, ja, ja, ich kenne ja, ich weiß, wo ich dran bin. Da ist mir ein Bruder so gegangen. Kam kein Geld von der Kirche. Ja, bei Suchern kriegst du ja nie was. Was? Bei Suchern, die sind ja schlimmer als Amerikaner. Ja, stimmt. Das Sucher. Sind vielleicht noch 30 Mark. Und das ist für Indien aber viel, dann kannst du ja 3 Wochen von leben. Ja, mit Hotel, was 10 Mark am Tag kostet. Nicht. Wo hast du denn damals gewohnt? 10 Mark am Tag. Das ist ja ein Verschwender. Das war nicht schwer. Wie nicht schwer? Das für 10 Mark zu finden. Wahrscheinlich auch für 50 Mark. Ja, das war mir wieder zu viel. Aber für eine Mark wolltest du nicht unterkommen. Jedenfalls habe ich das einem erzählt, auch ein Schmuckhändler. Und da sagt er, Prakash, you're still attached to money. Seitdem habe ich den nie wieder angeguckt. Ja. Da haben wir viele Fotos von und Videos gibt es davon. Aber sie kriegt alles mit. Alle, egal was wir sagen. Jedes Wort. Ja, Prakash, man hat keine Freunde, oder? Nicht wirklich. Und besonders nicht Untersuchern. Das ist ja Konkurrenz. Ja. Überhaupt. Wer ist er und wer ist näher dran? Der ganze Zirkus, ja? Geld? Mama mia. Ja, gut, noch andere Fragen? Ja, das Learning by Being, ist das eine Option? Nee. Das ist das Schöne, das, was du bist, kann man nicht lernen. Egal, ob bei Doing oder Being oder... Aber mitkriegen. Bitte? Das mitkriegen. Auch nicht. Du wirst sie nie mitkriegen. Du wirst nicht der Erste sein, der durch egal welche Technik es erreicht. Es hat vor dir keinen gegeben, es gibt jetzt keinen und nach dir wird es keinen geben. Kann man machen, nichts. Du bist genauso ein Versager wie Buddha. Tja. Jeder liest das, was da steht bei Buddha und denkt, aber er kann noch. Wenn dann da steht im Diamant oder es hat nie einen Buddha gegeben, der die Welt betreten hat und es wird nie einen geben, der sie betreten wird und jeder, wenn triffst du Buddha auf dem Weg, bring ihn um, indem du erkennst, es kann kein Buddha geben, der die Welt betreten hat. Also es wird nie einen Realisierten geben. Hat nie einen gegeben, es gibt jetzt keinen, es wird keinen geben. Weil grundlegend gab es am Anfang keinen Unrealisierten. Und aus der Abwesenheit eines Unrealisierten kann auch kein Realisierter werden. Wie soll das passieren? Aber warum passiert das immer erst am Ende, dass man da zu der Erkenntnis kommt? An welchem Ende? Ja, das frage ich. Beim Versagen meinst du? beim endgültigen Versagen? Keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich nicht wissen muss, also wenn du mich fragst, ist dem, was ich bin, nie etwas passiert. Und der Karl ist wie ein Lautsprecher, der gerade mal jetzt was spricht, was er nie begriffen hat. Was eh immer da war. Aber es gibt eine Biografie von dir und du hast darüber gesprochen. Ich spreche immer noch. Ja. Ich hab so, als ob es einen Zusammenhang gibt. Nein, habe ich nie gemacht. Du bist weder einer, der den letzten Sätze nicht gelesen hat. Da habe ich erst vorgestern drüber geredet oder so, dass ich habe auch alle Texte aus dem Internet rausgenommen jetzt. Weil jeder liest nur bis dahin, wo er denkt, was er möchte. Also wo Biografie stattfindet oder Erfahrung möglich ist. Aber die letzten Sätze, wo ich sage, dass das alles Schmarrn ist und das, was ich bin, nie dadurch irgendwie beeinflusst wurde oder überhaupt das brauchte, dass alles nur genau wie der nächste Schluck Kaffee ist und also gar keine Qualität hat von irgendetwas. Das liest keiner. Das blendet sofort jeder aus. Von daher, ja, es gibt Erfahrungen, aber durch keine der Erfahrungen ist irgendetwas passiert oder wirst du zu dem, was du bist. Das ist unmöglich. Wir sind alle nicht mehr oder weniger wert als der nächste Schluck oder das nächste Ein- und Ausatmen oder was immer als nächstes kommt. Der Rest ist... Und wenn da eine Erfahrung gibt, die auch irgendeine Konsequenz nach sich zieht, dass daraus irgendeiner entsteht, der ein Lehrer oder ein was auch immer Erwachter wird, dann ist es eine relative Konsequenz von einer relativen Aktion oder Reaktion, die dann eine Reaktion erfährt, aber dann wieder eine Reaktion. Aber es ist nicht das, was das Wesen ist. Weil das braucht keinen, sich so oder so zu erfahren. Es hat keinen, macht keinen Unterschied. Wir hören. Ja. Du auch. Immer wenn man nicht, wenn man möchte, dass man nicht gehört wird, macht man besonders viel Krach. Und dann noch was zum Lutschen holen. Nee, das kriege ich öfter mal vorgeworfen. Aber scheinbar, du hattest doch auch früher mal irgendwas und dadurch irgendetwas ist doch, sonst könntest du ja nicht sitzen, jetzt davon reden, da muss doch was passiert sein. Und dann kann ich nur sagen, ja, wenn ich aus einer Erfahrung sprechen würde, dann wäre ich ziemlich schnell erschöpft. Also wenn ich aus irgendeinem, was auch immer, Erfahrungsschatz, da wäre schnell alle. Aber das hört nie auf. Das war vorher so, das ist so, das wird sein. Dass es spricht und spricht und egal was es spricht, es wird dadurch nicht... Es ist manchmal vielversprechender, weil es verspricht immer was, aber es hält nichts. Da entspannt sich, oder was? Nee, und wenn sie dann überhaupt diesen Unfall, diesen kleinen Aha, das eben... Das ist ja keine Realisation, dass du dich realisierst, sondern da ist einfach das, was du bist, das war, das ist und das wird sein und es war immer, du weißt gar nicht, wie es war. Es ist aber nicht irgendetwas, was neu kommt durch irgendeine Erfahrung. Ich denke jetzt gerade an, mein Guru told me and I believed him. Ums Ich Bin zu kommen. Aber hinterher hat er das auch kaputt gemacht. Und dafür gebe ich ihm recht. Und da würde ich auch reinzukommen, dass es dadurch Bemühungen geben kann. Und wenn du dich auch ausrichtest auf das Ich Bin, also auch in der Frage, wer bin ich oder bin ich, dann bleibt das Ich Bin übrig. Genau. Und da hat er sogar gesagt, ich hab mich darum bemüht oder viele Jahre habe ich das praktiziert. Ja, aber hinterher, in dem übernächsten Buch hat er gesagt, scheiße. Auch das Ich Bin ist immer noch eine Vorstellung. Und wer braucht das überhaupt? Wenn man natürlich Nisargadatta als Instanz nimmt, wo man liest und immer denkt, das, was er gesagt hat, ist wahr oder so, dann ist es natürlich gefährlich. Aber wenn man, dass man da bei ihm sogar eine Entwicklung sieht und dann er immer hinter ihm, immer alles zerstört, was er vorher gemacht hat. Und er hat so in Sätzen schon immer sich immer Paradoxien aufgebaut. Er war eigentlich wie so ein Zen-Meister, der einfach nur Koans gebastelt hat. Und meisten Übersetzer haben den letzten Rest weggenommen. Auch bei Ramana das Gleiche. Dann haben sie den ersten Satz, du kannst sattwisch leben, dann kannst du das und das und so. Aber den nächsten Nebensatz, aber auch dadurch wirst du nicht zu dem, was du bist. Den haben sie weggeschnitten. Aber der war immer da. Ja, du kannst was tun. Du musst doch was tun. Aber egal, wie du dich bemühst und was du tust, was du verstehst oder nicht verstehst, das wird dich nicht zu dem machen, was du bist. Diesen Nebensatz haben sie immer daneben gestellt. Also ja und nein. Also es ist nicht nur ja oder nur nein. Es ist ja und nein. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn du ein friedlicheres Leben haben willst oder irgendetwas, oder, dann ist das Ich Bin das Beste im relativen Traum. Im Ich Bin zu verweilen und etabliert zu sein, in diesem Ich Bin, in diesem sogenannten So-Sein, ist das Beste, was du erreichen kannst. Aber nicht gut genug. Auch das ist nicht gut genug. Es ist immer noch relativ zu etwas anderem. Es ist gut, aber nicht gut genug. Nichts ist gut genug für dich. Nichts. Weder das eine noch das andere. Alles das macht dich nicht satt. Weniger hungrig vielleicht. Aber der Hungergeist ist dann beruhigter, aber nicht satt. Nur Christa ist satt. Sattig. Nee, auch bei Rama, wenn dann einer gekommen ist, ich kann nicht schlafen, dann sagt er, sattig leben, ess kein Knoblauch mehr oder mach das nicht, dann kannst du wieder beruhigt schlafen oder so. Das waren praktische Tipps. Oder keine Eier oder so. Was ich guckst du? Auch mit Knoblauch schlafen. Du? Schlaf weiter. Ich kann auch mit Knoblauch. Das sind die Einwürfe aus dem Jenseits. Ich kann auch mit Knoblauch. In vielen Ashrams in Indien gibt es keinen Knoblauch, weil das Sexuelle anregt. Und das sollte man im Ashram nicht unbedingt. Aus eurem Puna natürlich. Ja, wirklich wohl sein. Ist doch kein Ashram gewesen. Es war ein, Tantra-Club oder sowas. Ein Rammel-Club? Ram-Ram? Sam-Sam? Ashram. Ashram-Ram-Ram-Ram. Ja, also, ja, nein. Dann kannst du dann gucken. Es wird nie gut genug sein, und das ist gut genug für mich. Das ist Paradox. Es ist weder noch, auch gut. Aber was? Ja. Also wenn du mich fragst, wie kann ich ein besseres Leben oder wie kann ich ein besseres Verstehen, dann können wir darüber reden, was man tun kann. Wie man sich bemühen kann, wie man eine Übung findet, auch Vipassana macht oder irgendwas, wo man mehr Gewahrsein Übungen macht oder irgendetwas. Alles das kann man drüber reden und kann man Techniken finden, indem man das erreicht. Aber alles, was eine Anstrengung bedarf oder eine Übung, um es zu erreichen, kann natürlich genauso gut wieder zerstört werden. Ganz schnell. Ganz fragil. Das ist alles sehr fragil. Aber deine Natur ist das Festeste, was du sein kannst. Da gibt es Das ist eine Anstrengungslosigkeit in sich. Es ist absolut nicht fragil. Es ist mehr als solide. Es ist das Sein an sich, was das solideste ist, was du sein kannst. Oder überhaupt, was man... Mehr geht nicht. Das ist unerschütterlich. Es hat nie einen Fleck auf sich. Es ist immer, was es ist. Nichts haftet an dem. Also nichts kannst du da zutun oder wegnehmen. Und alles, was wir sonst drüber reden können, ist ja, relatives Dasein von einem relativ Daseinenden, der im Verhältnis zu etwas anderem besser oder nicht so gut dran ist. Da können wir drüber reden. Aber für mich wäre das jetzt, wenn du mich fragst, ich habe keine Ahnung. Also, ich bin lieber das, was ich nicht kennen muss und nicht erreichen muss. Ich bin ganz schön faul in der Hinsicht. Und das passt mir am besten. The laziest of the laziest nennt es. Das Selbst, was gar kein Selbst kennt. Nie erreichen kann. Nie verloren hat. Und der Rest ist, ja, was ist es? Der ewige Tanz von Lust. Aber so viel Lust habe ich nicht mehr. Oder? Lust dann. Lutschen. Ricola. Schweizer. Der hat einen Schweizer im Mund. Was? Der zuckt nicht? Der lässt sich einfach lutschen? Mein Schweizer zuckt nicht mehr. Der ist schon tot. Ohne Zucker. Ja, noch irgendwelche Bemühungsfragen? Ja, mir ist schon noch was eingefallen. Und zwar ist mir vorhin Meister Egger gekommen, als du sagtest, es ist gut, aber das Beste ist es nicht. Es ist nicht gut genug, habe ich gesagt. Oder es ist nicht gut genug. Und das hat mich an Meister Egger erinnert, der von dem Seelenfünklein spricht. Und da habe ich gefragt, was ist das? Da sprechen einige von. Dass der Spark, also der Funke vom Urfeuer, der zurück zum Feuer möchte. Er ist Teil des Feuers, weil seine Natur ist ja auch das Feuer. Wo er empfindet sich als getrennt vom Feuer. Obwohl seine Natur nicht verschieden ist von dem Feuer, nach dem er sich sehnt. Und eben der Funke, in dem er das Feuer ist, nachdem er sich sehnt, hört die Sehnsucht auf. Dann ist er immer noch Funke, aber in der Natur nicht verschieden vom Urfeuer. Das ist das alte Ding. Also es ist nichts Neues. Also auch der Seiende ist, es gibt also das Gewahrsein, das Bewusstsein und der Bewusste. Es ist immer Sein. Und ob du jetzt das, das oder das bist, also als kleines Sein bist du immer noch Sein und das sich nach dem Großen, aber in der Natur ist das große Sein nicht verschieden als das kleine Sein. Also die Natur, das Wesen ist nicht verschieden darin. Das ist dieser Urfunke. Oder der Funke, der man als Menscherfahrung, der sich aus dem Urfeuer gelöst hat, also aus der Urseele erhebt sich ein Funkenseele, also ein Funkenmariechen. Schwingt dann die Beine und denkt, durch Übungen kommt sie dann näher. Kann sie Gott erregen? Nein, Gott ist unerregbar. Faule Sack, der. Kannst du noch so viel Konkon, Konkon, er kann nicht, er kommt nicht. Aber jeder will, zum Beispiel, wenn diese, manche Funken, die machen so Yoga-Positionen oder so Lotus-Sitze und irgendwas und wollen dann eben den da attraktiv ausschauen. Komm zu mir. Also sie sind so in einem reinen Fluss des Körper, Geist und Seelending und laden natürlich dann damit das Urfeuer ein. Komm zu mir, Kundalini, wache auf. In mir, ich möchte, dass das kosmische Bewusstsein in mir schwingt. Ich bin bereit. Mein Körper ist eine Kathedrale, wo Gott drin schwingen kann. Ich möchte mit dir tanzen. Ich kenne den ganzen Scheiß. In- und auswendig. Nicht von meiner persönlichen, aber von Freundinnen, die ich hatte. War gut. Das sind meine Einladungen. Swinger Club des Seins. Jeder möchte wie so eine Blume, die, also die Biene an, oder das Sein, oder er möchte sie so weit, wie die Buddhisten so sagen, good deeds, also ist eine Attraktion für das Gute selbst oder so. Also wenn du gut bist, dann bist du eine Attraktion für das, was Gutheit ist. Also du lädst es damit ein, du ständig eine Einladung an das, was du als Sein betrachtest. Also wenn du alles loslässt, dann fasst dich das. Oder wenn ich jetzt total nackt bin, mir nichts mehr gehört, dann gehe ich rein ins Reich Gottes, als habe nichts. Also ich bin nicht der Besitzer, sondern ich gehe durch Nadelöhr direkt in die Hölle. Nicht mit Umwegen. Jeder will ja auch schlank werden, dass er da durchpasst. Vielleicht auch zusammen dann noch, im tantrischen Vereinigungsding. Zusammen durch das Öhrchen. Habe ich gehört. Soll es geben. Manche, die Aleister Crowley, die wollen ja, indem sie Ekelüberwindung durch das Ding durch. Ich-Überwindung durch Ekelüberwindung. Das ist schwarzes Tantra. Hört sich auch interessant an. Du machst nur das, was dich ekelt. Machen wir eh, ne? Morgens aufstehen ist schon schwarzes Tantra. Dass man überhaupt den hier rasieren ist schwarzes Tantra. Ja, gut. Verführungen lauern überall. Ne? Überhaupt dann die Herzmeister, die sagen, mit deinem offenen Herzen lädst du direkt Gott direkt ein. Du machst so ein offenes Herz, Rundschreiben. Die Party ist übermorgen, mein Herz ist offen. Offene Herzpartys gibt's, habe ich schon gelesen. Oder Meeting in Truth, wo das Fleisch sich in der Wahrheit findet. Tantra nebenan. Ja, man wirft mir vor, ich bin nicht so ernsthaft. Habe ich schon mal gehört. Musst du denn alles? You don't understand one word, huh? That's good. That's a blessing. Guck. Sie auch nicht. Das ist voll im Wegsein. Das hört sich auch gut. Ich bin voll im Wegsein. Gut. Nächstes Mal rede ich Mongolisch. Mongolit. Das leuchtet dann lit. Noch irgendwas, was man gerade rücken kann? Nachher. Ich hab schon noch was. Ja, am Rande. Nee, jetzt nicht. Doch. Die ganze Zeit, da gibt es auch noch andere, die sind auch was fragen. Die sind doch froh, dass du was fragst. Die geben hinterher auch ein aus. Nein. Immer raus, dann wird nichts. Doch, die geben dir auch ein aus hinterher. Nee? Lässt dich nicht bezahlen dafür. Da bist du eigen. Ich bin da nicht so eigen. Ich lasse mich auch bezahlen. Ja. Italien. Hast du irgendwas? Nee, ne? Paolo kommt nicht, jetzt muss ich dich fragen. Wenn du sagst, es ist schon geschehen, und was kommt danach? Das ist auch schon geschehen. Das Einzige, was du erfahren kannst oder sehen kannst, dass der Körper schon längst wieder weg ist. Also du kümmerst dich um etwas, was schon jetzt nicht da ist. Weil es irgendwann mal weg ist, ist es jetzt schon weg. Der Verstand, alles was mit diesem ganzen sogenannten Rama nennt es eine Krankheit, die gekommen ist, die ist jetzt schon wieder weg. Und wird wo irgendwo gespeichert? Vielleicht, im Potenzial wieder. Es kommt aus dem Potenzial und geht zurück ins Potenzial. Es ist vielleicht gar nicht gekommen beim Kommen und geht gar nicht beim Gehen, aber möglicherweise ist es wie das Sein, also das Wesen von dem, was ist es auch Sein, aber das Sein, wie es sich als Nächste zeigt, ist nun mal nicht krank in seiner Natur, sondern es erlebt sich als Krankheit, als Körper. Aber ob der Körper dann bleibt oder weg ist oder ob er bleibt, das interessiert das Sein eigentlich nicht. Das heißt, wir haben nur Krankheit gespeichert. Erinnerungen sind nur Erinnerungen an Krankheit. Du kannst dich nur an Krankheit erinnern. Geboren werden ist schon eine Krankheit. Also beim Geboren werden wird eine Krankheit geboren. Schon bei der Zeugung können nur Krankheiten gezeugt werden. Also der Schöpfer ist schon eine Krankheit. Schon der Schöpfergott ist eine Krankheit, der nur Krankes erzeugt. Krank im Sinne von relativ und bedingt. Und ich bin nicht der Erste. Wenn ich das sage, hört sich jetzt wieder, aber wenn Ramana es gesagt hat, dann hat, dann waren sie alle weg. Aber er hat genau das gesagt. Wen kümmert die Krankheit, die kommt und geht? Die macht dich nicht krank. Die aber ist eine Erfahrung von Krankheit, von relativem Sein. Aber indem du relatives Sein erfährst, wirst du nicht relativ. Das ist das Wesentliche. Aber sobald du eben, indem du relatives erfährst, selbst da rein dich als relativ dann deine Wirklichkeit ist, deine Realität, dann wirst du zum Kranken. Und dann möchtest du natürlich gesund werden danach. Aber alles, was du tust, um gesund zu werden, bestätigt den Kranken und die Krankheit. Das ist so eine Falle, in die du trittst. Das ist Wahnsinn, eine Verrücktheit. Du verrückst aus deiner Absolutheit in etwas relativ Seiendes. Und wenn du nur weil du da rauskommen willst, bestätigst du, dass es wirklich ist. Dieses Missverständnis, indem du es verstehen willst, gibst du ständig Feuer in das rein. Du machst ständig Energie in etwas, was es gar nicht gibt. Und ohne, wenn du das nicht tun würdest, würdest du es gar nicht weiter existieren können. Ohne deine Aufmerksamkeit, ohne deine Liebe da drin, ohne dein was auch immer, würde es gar nicht existieren. Ein gesundes Leben ist nur mit Krankheit umzugehen. Du kannst mehr oder weniger krank sein. Gesund wirst du nie. Aber ich würde sagen, deine Natur ist Gesundheit selbst. Die war nie krank. Also die Heilheit deiner Natur wird nicht Unheil, wenn sie sich als Unheil erfährt. Also wenn du dich als Teilchen von etwas erfährt, heißt es nicht, dass du das Teilchen bist. Also das, was die Natur von Sein ist, kann sich als klein, groß, Teilchen oder nicht Teilchen, aber es wird nie zu dem, als was es sich erfährt. Gesundheit ist nur ein anderer Aspekt von Krankheit. Gesundheit als Idee ist ein anderes Konzept, was zusammenkommt. Also Krankheit und Gesundheit kommen als Doppelpack, als Konzepte. Die brauchen einander. Wenn es nicht die Idee von Gesundheit gäbe, gäbe es auch keine Krankheit. Und wenn es nicht die Idee von Krankheit, keine Gesundheit. Aber beides kommt zusammen, so wie Tag und Nacht oder Gut und Böse. Immer als Dualsystem. Und so realisierst du dich nochmal. Anders kannst du ja gar nichts erfahren. Erfahrung gibt es nur im Gegenteil. In Getrenntheit. Anders gibt es das Ganze nicht. Also Verwirklichung geht nur, indem der Verwirklicher getrennt ist von dem, was er verwirklicht. Der Schöpfer ist getrennt von seiner Schöpfung. Schon das ist eine Krankheitserfahrung. Also das nennt man Disease. Ist eine Dis-Ease. Also die Leichtigkeit deiner Existenz wird schwer. Du erfährst dich in Schwere von Erfahrung. Aber die Leichtigkeit wird deshalb nicht schwer. Und die ist halt unerträglich. Die Schwere kannst du tragen, die musst du auch tragen. Dann bist du so ein. Aber deine Leichtigkeit, das ist der schöne Buchtitel. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist deshalb Besser als das Buch selbst. Hm? Diese Liebesgeschichte ist schon ein bisschen... Naja, aber der Titel war okay. Nee, das ist halt das Fatale, desto mehr du gesund werden möchtest, bestätigst du, dass es da einen Kranken gibt. Das eine kommt mit dem anderen. Desto mehr du dich kennen willst, bestätigst du, dass du es dich nicht kennst. Desto mehr du das, kommt immer als kontraproduktiv, nennt man es dann. Desto mehr du erleuchtet werden willst, bestätigst du, dass es da einen gibt, der unerleuchtet ist. Desto mehr du heil sein möchtest, desto mehr bestätigst du, dass du unheil bist. Aber ohne das Paradox kommt man jetzt nicht weiter. Oder? Ja, wo soll es hin? Ja, egal. Es geht einfach. Ja, aber wo soll es hin? Es bleibt da. Es bleibt das Paradox. Es wird immer eine Paradoxie sein. Es wird immer, wie ich sagte, die Uhr, damit sie sich bewegt, muss eine Unruhe drin sein. Damit das Universum funktioniert, dass überhaupt eine Erfahrung ist, muss Unruhe sein. Und das wird immer so sein. Aber das wird also, du musst trotz der Unruhe das sein, was du bist. Nicht, weil Ruhe in die Unruhe kommt. Weil die Ruhe, die extra dazukommt, ist in sich schon unruhig. Und relativ. Und schafft nur andere Unruhe. Also es ist immer Öl ins Feuer gießen. Die Reibung, die Energie erzeugt. Nein, Energie kann man nicht erzeugen. Die Energie schafft die Erfahrung von Reibung. Aber nicht durch Reibung entsteht Energie. Hitze kannst du sagen, aber nicht Energie. Oder durch Leiden entsteht. Hitze, ja. Aber nicht Energie. Und wenn du dann Erleuchtung mit Hitze, dann ist natürlich, kannst du das... Wenn du heiß werden willst, dann kannst du dich reiben. Du wirst kalt bleiben. Ja. Ja, bist ein Kalter. Oder ein Heißer. Heißer Safari was oder... Ist ein Kalter? Ein Kalter Witz? Nein, was ist denn, wenn... Ja. Ja, bist ein Kalter. Kalt bleiben, wenn da... Das, ist das dann... Dann bist, du, dann bist du cool, Baby. Wenn man, wenn einen nichts mehr heiß macht, hat man einfach... Ja. Ist man ganz schön cool. Eigentlich ist das, was du bist. Das Feuer kann sich selbst nie erfahren, ist deshalb für sich selbst total kalt. Das Feuer erfährt sich wahrscheinlich als total cool. Aber wenn alles andere, was dem Feuer nahe kommt, verbrennt. Aber das Feuer spürt auch kein Feuer. Es kennt gar kein Feuer. Genau wie die Sonne keine Sonne kennt. Aber wenn du der Sonne als irgendwas anderes nahe kommst, verbrennst du. Und die Sonne muss keine Sonne kennen. Oder Sonne sehen, damit sie Sonne sein kann. Genauso wie das Selbst nicht selbst kennen muss, um selbst zu sein. Also das Urfeuer braucht sich selbst nicht zu spüren, um Urfeuer zu sein. Und der Funke, der denkt, er müsste das Feuer spüren, kommt in ihm um. Das ist ja der Hinweis darauf, wenn du dich auf das richtest, was du bist, kommst du in dir selbst um. Du verbrennst in dir selbst, nämlich in dem, was du bist. Aber nicht in dem du dazu wirst, was du bist. Das ist die Aufmerksamkeit, die auf der Aufmerksamkeit richtet, das Gewahrsein aufs Gewahrsein, weil da, das ist dann stöcherste, machst das Feuer und dann ist der Stock weg hinterher. Aber deshalb bist du nicht zum Feuer geworden. Der Stock kann gehen, weil der war ja eh nur ein Konzept. Das ist dann so eine, na, aber ob das funktioniert, hängt auch von wieder, ob so sein soll, ab. Du kannst tausende von Leben stochern und es passiert gar nichts. Gibt's auch. Es gibt keine Garantie. Also ich, wenn du mich fragst, kann ich dir nur sagen, sei was du bist, obwohl das da vorne stochert, nicht wegen einem Stochern. Sei trotzdem, nicht wegen etwas, weil du das bist du jetzt schon. Und das ganze Stochern und so, das kann, aber muss nichts dazu führen. Also es kann auch sein, dass es tausende von Leben dauert, bis dieser eine Stab weg ist, weil der wirklich sehr lang sein kann. Der da stochert. Also sehr widerstandsfähig. Es gibt keine Garantie. Aber es wird passieren. Aber wen kümmert es, wie lange es dauert? Also immer ran. Immer rein ins Gewahrsein. Es könnte sein, natürlich sein, dass es in diesem Leben bestimmt nicht mehr klappt. Osho hat ja auch Jahrhunderte von Leben und Tausende von Leben gebraucht, bis er dann vor 60 Jahren sein Ding hatte. Habe ich gelesen. Ich war eine schöne Lektüre. Erst kürzlich. Zu seinem 60. Jubiläum habe ich es gelesen. In Goa. War lustig. Ich war in der Stimmung, weil ich war umgeben von Veteranenclub Osho. Ich dachte, muss ich doch mal lesen, was vor 60 Jahren war. Wenn du sagst, es wird passieren, was ist das dann? Wenn du sagst, was happened in this case? Es wird passieren, dass das Phantom, was irgendwann entstanden ist, verglühen wird. Dass der Funke, der jetzt möglicherweise viele Leben Funke ist, irgendwann wird er automatisch im Feuer zergehen. Und dann wird ein neuer Funke rauskommen. Ja, aber der Funke, der du jetzt denkst zu sein, der wird weg sein. Und dann kommt aber anstelle ein anderer Funke. Also das Urfeuer funkt ständig. Das ist ein Urfunker. Der funkt und funkt. Aber es funktioniert nie. Also die Funken werden immer wieder raussprühen aus dem Urfeuer und es wird nie ein Ende des Funkengebens. Also es werden immer wieder neue Funken, aber das Urfeuer wird immer Urfeuer sein. Das Leben wird immer Leben sein, es wird sich immer in lebendigen Leben, also in Menschen, in Tieren, in etwas, das wird immer lebendig, sich in irgendetwas leben. Das sind die Funken, es lebt sich also in etwas relativ, absolut relativ. Aber deshalb wirst du das, deine Natur, die eben auch als Funkenfeuer ist, das Feuer des Funken ist nicht verschieden von dem Feuer des Feuers an sich. Also wirst du nicht durch, ob der Funke jetzt so oder so sei, ist mehr Feuer. Du bist schon Feuer, auch als Funke. Man musste nicht erst zum Feuer werden, durch irgendwelche Übungen. Manche denken dann, ich muss erstmal dieses innere Feuer des Kundalini, das muss alles laufen, damit alles brennt. Alle Leuchtfeuer im Glanz ist hier, in den Drüsen müssen brennen. Das müsste ein Holo um dich rum sein, damit das Feuer auch sichtbar ist für andere. Weil vorher bist du ja nicht, was du bist. Und eigentlich willst du ja nur erleuchtet werden für andere, nicht für dich. Für wen wirst du überhaupt sonst erleuchtet werden, weil es keiner wissen will hinterher? Frag mal. Sonst läufst du rum und sagst, mir geht's gut, ich bin erwacht, ich bin. Und dann, ach, er schon wieder. Noch einer. Noch ein Erwachter. Noch einer, der brennt. Oh. Wo brennen sie denn? Da wollte Wilhelm Eckhart Tolle, die wollen jetzt, dass die Grenze von der Quantität überschritten wird, dass mehr eben erwacht sind als. Und dann ein Quantensprung der menschlichen Bewusstsein stattfindet, wo alle Funken verschmelzen zu einem Einheitsfunken. Und keiner mehr was tut. Dann kann es Flut sein oder nicht, Klimawechsel oder nicht. Keiner macht was. Nach mir die Sintflut, heißt es dann nur noch. Wollt ihr das? Die Vorstellung ist doch wirklich. Ich habe gern einen Bäcker in der Straße, der Brötchen backt, aber wenn der wacht. Ich glaube, dann. Erwachte Brötchen. Der wacht jetzt schon zu früh auf, nachts um zwei und. Ich muss seine Knetmaschine, habe ich immer im Ohr, im Schlafzimmer. Ich stehe vor, der fängt schon Mitternacht zu backen. Hallo, wach. Und wenn du sagst, was war noch nicht, wenn du sagst, das ist das. Damit du dein Sein verneinen kannst, musst du sein. Das sind zwei. Nee, damit du sagen kannst, I am not, musst du sein. Ja, aber wenn man dann von dieser Karate als I am redet, das ist etwas anderes. Welches I am? Ja, I am. I am Z? I am. I am Z. Nein, die zweite ist, die second stay. Der zweite? Scheiße. Dann ist, wenn das I am hier in diese... I am-ness? Ja, I am-ness. Wenn das Ich nass ist. I am nass. Also wenn ein Ich bin trocken zu Ich bin nass wird. Ja, das ist das. Wenn man aus den Windeln rauskommt. Wenn du trocken gelegt bist. Wenn du richtig gewickelt bist, nicht mehr falsch gewickelt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ja, da bist du nicht der Einzige. It's total confusion. Steh da, bleib da. Wunderbar. Confused ist ja gut, wenn die Sicherung da oben nicht mehr sichern kann. Das ist dann Confusion. The fuse is broken. Stay there. Keep the fuse broken. Wenn die Sicherung nicht mehr den Strom da hat, dann ist der Gedankenstille. Das heißt, I'm total confused. In der totalen Konfusion, Gedankenstille. Stille in der Bewegung. Richtungslosigkeit in Aktion führt zur Gedankenlosigkeit. Chaos-Theorie. Ja, es heißt so. Thomas' Evangelium ist Chaos-Theorie. Also der sagt, ich bin hier, um Chaos zu bringen. Wenn überhaupt eine Intention da ist, dann dich total confused zu machen. Also wo du nicht mehr weißt, was du bist oder nicht bist. Wo du dein Zentrum verlierst und in eine Zentrumslosigkeit gerätst. Wo du gar nicht mehr weißt, wo du nicht bist oder wo du bist. Das ist dein natürlicher Zustand. Das ist die Natur von Sein. Die braucht keine Örtlichkeit. Die braucht nicht wissen, wo sie ist und wo sie möglicherweise nicht ist. Oder die braucht nichts von dem, die... Das ist eine Abwesenheit von einer Definition überhaupt. Oder einem Definierer. Das ist dein natürlicher Zustand. Wie im Tief-Tiefschlaf, wo es keinen gibt, der überhaupt weiß, ob er ist oder nicht ist. Und du doch bist. Genau wie hier bist du das. Und sich als das zu kennen heißt, das zu sein, was keine Anwesenheit braucht, um zu sein. Was weder noch braucht. Es braucht weder die Anwesenheit noch die Abwesenheit von irgendetwas, um zu sein. Vollkommen unbedingt in seiner Natur. Der ganze Funken und Feuer und Ding, das ist alles Märchenstunde für esoterische Untertassen. Im Endeffekt. Ist so. Das hört sich alles gut an und ich bin ein Funken der Liebe und irgendwann wird die Liebe mich zurückholen, zurück ins Reich. Die Gnade wird mich dann rückholen, das wird Toyota, nichts ist unmöglich. Rückholaktion von Mercedes-Benz, auch Mercedes-Benz hat Schäden. Stuttgart auf der Flucht, auch Porsche hat eine Kupplung, alles automatisch. Also das einzige, dieser einzige Hinweis, der schon tausende von Jahren in Upanishaden, irgendwie in der dieses Tief-Tiefschlaf-Hinweis, der Hinweis auf die absolute Abwesenheit von Sein, dass auch du in der absoluten Abwesenheit von Sein, Seiendem, vom lebenden Leben oder was immer du dir vorstellst, bist. Und das, was du bist, nie eine Notwendigkeit hat von irgendeiner Erfahrung, um zu sein. Das ist die Todeserfahrung, die in sich Lebenserfahrung ist, was Jesus in seinem, was auch immer da hat. Vierten Zustand, seine Initiierung in den Christuszustand. Christusbewusstsein, nämlich das Bewusstsein, was kein Bewusstsein kennen muss, um Bewusstsein zu sein. Aber wem sage ich das? Und das bist du jede Nacht im Tief-Tiefschlaf. Automatisch. Und das bist du hier und jetzt. Weil das kannst du nicht nicht sein. Das bist du nie, nie. Der Rest ist... Aber... Also es ist die Reduktion auf das Wesentliche. Dass das Wesen an sich kein Wesen kennen muss, um Wesen zu sein. Nur Unwesentliches muss Wesen kennen. Und muss Wesentliches kennen. Damit es sein kann. Das Wesen, was? Und alles, was verwesen kann, kann nicht das Wesentliche sein. Überhaupt dieses Verwesende hier. Sei es gewesen. Wesen sei es gewesen. Ja, da ist der Zauberspruch. Goethe hat mal gesagt. Ja. Ich habe noch eine andere Frage. Eine andere? Du hast sogar keine. Du hast etwas erzählt von der Erbsenweg letzten Tag. Erbsen. Vom Erbsen? Was? Der Erbsen, der Erbsensünde. Erbsensünde. Die Erbsensünde. Du hast zu viel gezählt. Erbsen gezählt. Ich habe doch nichts von der Erbsünde geredet. Von Adam und Eva. Aber doch nicht von der Erbsünde. Also ist das dasselbe, oder? Nee. Aber die Erbsünde, ist das ein Konzept? Nein, die Erbsünde ist, dass Gott beim Wachwerden wach geworden ist. Das ist die Erbsünde. Also dass Gott angefangen hat zu kennen, also sich zu kennen, das ist die Erbsünde. Die vererbt sich in allem. Das ist das Urerbe. Also wo Gott kennt, da gibt es zwei Götter. Da ist Gott, der Gott kennt. Gott. Da fängt das Diabolische an. Also da fängt der Liebhaber und das Geliebte an. Wo Gott anfängt, sich zu lieben, also eine Attraktion hat, eine Sehnsucht nach sich. Diese ganze, wo er anfängt, sich zu realisieren als Gott. Wo er ja, aus seiner Absolutheit in dieses Schöpfer, ganz subtil, dieses kleinste, subtilste Gefühl von Sein, von Gewahrsein, da fängt schon an. Wachsein. Wo er sich kennt als das. Und dann verrückt wird, nämlich aus seiner Absolutheit in dieses erste Licht oder in das erste subtilste Gefühl von Sein oder Erfahrung von Sein, von Lichterfahrung. Wenn er von da eben das als sich nimmt, seine Realität wird, das ist die Erbsünde. Also loving at first sight, Liebe auf den ersten Blick, sich darin verliebt, in sich selbst, dieses Narzisstische. Da fängt der ganze Zinnober an. Und von da an, seitdem versucht er das zu stoppen, schafft es aber nicht. Also seitdem hat er so eine Suizid- oder Vernichtungsintention. Weil das ist eigentlich, stimmt irgendwas nicht, zweifelhaft. Also da, wo er sich kennt, fängt der erste Zweifel an, der zweifelnde Gott. Schon das Potenzial von Zweifel ist da. Und das ist hier die... Ja, aus dieser ersten, was auch immer, entsteht diese ganzen Sucher, Götter und Dings, das ganze Universum, was sich dann sucht in sich. Diese Unruhe in sich hat. Aus diesem Zweifel von Sein. Und das wird auch nicht aufhören. Also desto mehr jetzt versucht, das zu stoppen, desto mehr hält das im Gang. Also desto mehr du aus dem Rad raus willst, desto mehr bewegt sich das Rad der Wiedergeburten. Und immer wieder und immer wieder. Keine Chance, dem zu entkommen. Also du musst jetzt sein können, was du bist, trotz dieser sogenannten Erbsünde, dass es passiert ist. Buddha nennt es der Divine Accident, also der göttliche Unfall. Er möchte damit die Sünde weghaben, weil wenn es ein göttlicher Unfall ist, dann kann Gott auch nichts dazu, dass er sich in sich selbst verliebt hat, zum Liebhaber wurde. Also damit nimmt er die Schuld. Also Gott hat auch keine Schuld, er hat gar keine Chance gehabt, sich nicht in sich selbst zu verlieben. Als erstes gewahr sein und dann daraus kommt. Also Buddha in seinem Hinweis, dass es eben ein Unfall war, also unvermeidlich, damit auch keinen Schuldigen gibt und auch keine Sünde. Weil in jedem ist sonst diese Sünde, dieser Sünder, und das ist Gott als Sünder in sich. Aber wenn du dann wirklich siehst, ist diese Hilflosigkeit, dass du auch das nicht vermeiden kannst, dass beim Wachwerden diese erste Liebe stattfindet, immer wieder. Du kannst dieser sich in sich selbst verlieben nicht verhindern. Automatisch. Weil wenn du es verhindern willst, bist du schon da und du willst es ja nur verhindern aus Liebe zu dir. Also auch das würde nur aus Liebe zu dir stattfinden. Es ist immer jetzt zu spät. Jetzt sowieso. Aber das wäre der Hinweis auf die Erbsünde, die eigentlich gar keine Sünde war. Die einfach ein unvermeidlicher Unfall ist, wenn es einen Unfall gäbe. Aber jeder hat jeden Morgen den Unfall beim Wachwerden, weil etwas fängt an, sich zu kümmern. Also der Liebhaber wacht in etwas Geliebtem auf und dann fängt er an, sich zu sorgen. Das Nächste ist immer das, was immer. Wo es dann in der Bibel steht, du sollst das Nächste nicht mehr lieben als dich selbst. Das steht da. Nicht, du sollst deinen Nächsten lieben, nicht die nächste Liebe. Lieb das Nächste, nämlich das, was du als Nächstes, als Erstes erfährst, nicht mehr als dich selbst. Also sei das, was du bist, trotz der Anwesenheit. Also liebe das, was du bist, als Erstes, das zu sein. Und nichts ist mehr als, also da gibt es nichts drüber und nichts drunter. Also liebe nicht das Erste, diese erste Geburt von Persönlichkeit oder dieser Körper, was immer du, weil das ist das, was dich leiden lässt, dass du etwas liebst, was dich etwas mehr liebst als dich. Aber wieder, wem sage ich das? Also wenn ich das erzähle, erzähle ich es dem Gott, der sich hier und jetzt verrannt hat und hat sich verliebt in etwas relativ Körperliches und natürlich die Angst hat, wenn er das verliert, dass er dann was verliert, dann weniger wird. Und das macht die Liebe mit dir. Die Liebe lässt dich leiden, diese Leidenschaft für dich selbst, die, wo du dann abhängig bist von etwas geliebten Körper oder geliebte Wissenden oder was immer du dich alles erfährst. Also Liebe ist Leidenschaft. Also aus Liebe entsteht Leidenschaft. Und Leiden hat mit Liebe zu tun. Aber in der absoluten Liebe, in das zu sein, was du bist, und das ist das, was Liebe ist, da gibt es kein Leiden. Also liebe das Nächste nicht mehr als dich selbst. Sei es, wie es ist da vorne. Es kommt und geht. Aber die Liebe richte sich auf die Liebe selbst. Also die kennt keine Liebe. Aber da, wo ein Liebhaber ist und etwas geliebt ist, gibt es Leidenschaft. Also, was tun? Erbsünde. Adam, Eva, Kain und Abel. Der ganze Familienaufstellung da vorne. Wenn man sagt, am Anfang war das Wort. Das Wort war gut. War das Ei? War das ich? Das war Gott. Ja. Gott sagte Gott. Oh Gott. Da war schon zu spät. Aber es war gut. Also am Anfang war das Wort und es war Gott und es war gut so. Steht auch da. Also es war nichts Schlechtes. Ich dachte jetzt, wenn bezogen auf Isa Gadatta zum Beispiel, I ist ganz am Anfang. Das ist und I am, da ist schon die Spaltung da. Nee, beim I ist schon die Spaltung da. Ja. Das ist der Eisprung. Ja. Also das Ei-Ei. Also aus dem Ei-Ei kommt Ei. Ja, ist so. Das ist also die Natur vom Ei kennt kein Ei. Also aus dem absoluten Ei-Ei kommt ein Erfahrungsei. Dann hat es schon einen Sprung. Eisprung. Und da aus dem ersten, was schon Falsches, was Ramada dann das erste Falsche kreiert, dann immer weiter Falsches. Das ist seine Natur. Also der falsche Schöpfer kreiert falsche Schöpfung. Weil aus dem ersten Falschen kann nichts Richtiges kommen. Und aus dem, was du bist, kommt nie was. Also da ist weder Schöpfer noch Schöpfung. Also es kann nur Falsches in der Schöpfung geben, wo ein Schöpfer ist, der getrennt ist von seiner Schöpfung. Das ist von sich aus schon falsch. Weil für das, was das Ei-Ei ist, also das Ei des Eis, das I-Am des I-Ams und die Schöpfung der Schöpfung, gibt es das alles nicht, was man so Trennung nennt. Das ist das Ähnliche dann beim Jesus, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins, aber ich bin nicht der Vater. Ich und der Geist sind eins, aber ich bin nicht der Geist. Und ich und der Körper sind, oder der Mensch ist eins, aber ich bin nicht der Mensch. Ich bin das, was das Herz ist. Also er verneint nicht den Vater oder den Geist oder den Körper. Er sagt nur, ich bin das, was der Vater ist, aber ich bin nicht der Vater. Ich bin nicht als Vater getrennt vom Geist oder Körper, sondern ich bin das, was der Vater ist, ich bin das, was das der Geist und ich bin das, was der Mensch ist. Aber ich bin nicht der Vater. Ich bin nicht der Geist und ich bin nicht... Dieses Paradox ist nicht... Also du verlierst nie deine Natur, egal wie du dich erfährst. Ob du dich als Schöpfer erfährst, als Schöpfen oder Schöpfung. Du bist immer das, was das ist. Aber nicht als Schöpfer getrennt von dem, was... Also du bist da nicht der Kreierende. Oder das Kreieren oder das Kreierte. Oder der Wissende, das Wissen und Gewusste. Du bist immer das, was der Wissende ist, das Wissen ist und das Gewusste ist. Also du bist nie in der ganzen Sache getrennt von etwas anderem. Du bist immer der Seher, das Sehen und Gesehene. Aber nicht der Seher, der getrennt vom Gesehenen ist. Und du bist die Einheit und du bist die Zweiheit. Aber du bist nicht die eine, du bist nicht die Zweiheit. Weder noch. Ja, das kann man nicht werden. Durch keine Einheitserfahrung wirst du zu dem, was die Einheit ist. Was schon die Zweiheit war und ist. Also in dem, was du bist, gibt es kein Werden und Vergehen. Und zu allem, was du wirst, kann auch wieder Klappstuhl sein. Tja. Kenne sich, wer will und muss. Ja, es ist alles ganz schön schlimm, ne? Oder ist alles nicht so schlimm? Es ist viel schlimmer. Hört mir nicht auf. Schlimm, schlimm am schlimmsten. Ja, aber der einzige Ausweg ist, dass du bist, was du bist, und das braucht keinen Ausweg. Kennt man niemals einen Eingang oder Ausgang. Aber das, was einen Eingang kennt und dann einen Ausgang, das wird immer versuchen, aus dem Eingang einen Ausgang zu machen. Also die Ersten werden die Letzten sein. Und diese ganzen Hinweise, das Erste wird das Letzte sein. Dann, und du bist trotzdem, trotz der Anwesenheit von etwas Ersten oder des Letzten, bist du immer schon vor dem Ersten und nach dem Letzten, das, was du bist. Trotz der An- oder Abwesenheit von einem Ersten oder Letzten bist du. Weil ohne das, das es dich gibt, als das, was du es gibst, wird etwas Erstes noch etwas Letztes noch etwas dazwischen. Kann man, das schöne Hinweise, alles, aber Gott sei Dank bringen die auch alle nichts. So hört sich alles gut an. Kann man gut drüber reden, ne? Und die Vögel interessiert das alle nicht. Pfeifen trotzdem. Denn sie wissen nicht, was sie tun und nicht tun. Einfältig. Ja. Aber der Intellekt als Funktion des Iches hat eine Wirklichkeit an sich oder nicht? In seiner Natur ist er wirklich, aber nicht als was er sich zeigt. Also die Natur des Intellekts ist nicht verschieden von der Natur von Sein oder irgendwas. Nur das Sein zeigt sich als Intellekt, aber egal wie stark der Intellekt wird oder wie viel... Ich denke an den Bilder von Narzissus und Spiegel, und es ist eine Widerspiegelung von seinem Intellekt. Er entscheidet zwischen wahrscheinlich sich selber und dem Spiegel. Das heißt, er verliebt sich in sein Spiegelbild. Er verliebt sich, ja. Und das heißt, Internet kann etwas wirklich produzieren. Nein. Wirkliches kann nicht produziert werden, weil Wirklichkeit kann nicht kommen und gehen. Es kann nicht geschaffen werden. Und alles, was geschaffen werden kann, ist nicht weder unwirklich noch, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Oder mindestens kann man dieses zu dem Spiegel hinein und die Identifizierung wahrnehmen, so meine ich. Ja, aber du meinst, dass der Intellekt sich selber schneidet und erkennt, dass der Intellekt nie das verstehen kann. Hat einen Kurzschluss. Ja, das ist Konfusion. Er verliert sich in sich selbst. Das kann passieren. Jede Nacht passiert es. Jede Nacht ist der Intellekt, der Geist, so müde, dass er wegknappt in die, was auch immer, in die Abwesenheit. Und morgens ist er wieder frisch da. Also das, was dann vergehen kann, kann auch wieder entstehen. Automatisch. Also auch da gibt es keine Hoffnung drin. Weil wenn es dann wirklich, ich stimme dir überein, dass der Intellekt so absolut werden kann, dass er sich selbst schneidet und versteht, dass er sich nie verstehen wird, als das, was er ist. Bloß wenn das in einem Fall passiert, dann gibt es in dem Moment gar keine Zeit mehr, und wo keine Zeit und keine Getrenntheit ist, gibt es auch keine Erfahrung und keine Geschichte. Und wenn da keine Geschichte ist, gibt es auch keine Erinnerung an das Verstehen. Und im nächsten Moment ist der Intellekt genauso dumm wie kurz vorher und versucht wieder sich zu schneiden und wieder zu verstehen. Also auch wenn ein Verstehen möglich ist und in dem Verstehen der Intellekt sich auflöst, in der Auflösung von Intellekt gibt es keine Zeit, kein Kommen, kein Gehen, keine Vergangenheit, keine Zukunft, also auch keine Erinnerung an das Verstehen. Weil das Verstehen war in Zeit. Es kann nicht ohne Zeit Verstehen da sein, ohne. Und dann im nächsten ist der Intellekt wieder da und genauso versucht sich genauso wieder zu schneiden und genauso aufzulösen wie vorher. Also es ist wie ein Sisyphus. Berg hoch, der Stein rollt wieder runter. Berg hoch und er rollt wieder runter. Also es gibt bestimmt, man vergisst immer, wenn man den Stein fast oben hat, man soll sich nicht freuen und man soll nicht loslassen oben. Aber man freut sich so stark, dass man es geschafft hat, dass man automatisch aufmacht, man öffnet sich und was macht der scheiß Stein? Der rollt wieder runter. Dann guckst du, scheiße. Dann gehst du wieder runter und versprichst dir, nächstes Mal halte ich ihn. Ich bin ruhig oben. Ich freue mich nicht mehr. Ich nehme es nicht persönlich, dass ich was geschafft habe. Ich nicht mehr. Weil du hast die Erfahrung gemacht, dass bei dem Freuen und bei dem persönlich nehmen, dass du es geschafft hast. Du öffnest dich automatisch. Ha! Tak, tak, tak, tak. Dann geht es wieder los. Und so ist das Ganze. Der Gott ist unendlich am Stein den Berg hochrollen. Und oben freut er sich und realisiert, er hat es geschafft, er ist, was er ist. Und dann in dem Moment sieht er sich schon wieder unten anfangen. Nee, du bist die ganze Zeit beim Stein Anfang hoch und du bist in der Mitte, was du bist, und bist oben, was du bist. Du wirst oben nicht, nur weil der Stein oben ist, was du bist. Das wäre so, als wenn du was verstanden hast oben. Oder du hast dann den Höhepunkt erreicht, du bist erleuchtet. Also du hast das Gewahrsein erreicht. Und dann, ah, du bist es von in jeder, was auch immer. Und wenn du faul bist, lässt du den Stein einfach unten liegen und setz dich daneben und... Das ist dann, rettet dich die Faulheit. Und dann lass auch die anderen schieben. Du bist doch sogar zu faul zum Faulsein. Wir sagen immer, wenn du so faul wärst, warum sitzt du immer noch irgendwo und redest so viel? Du bist doch gar nicht faul. Du machst doch mehr als alle anderen. Ich sage, ich bin aber zu faul zum Faulsein. Ich bin sogar zu faul, zu Hause faul rumzusitzen. Weil das ist anstrengend. Setz dich irgendwann und sag, ich mache heute nichts. Ich mache heute wirklich nichts. Ich werde heute nichts machen. Da musste ich ganz schön zusammennehmen. Ne? Ich bin heute nur so da. Ich mache heute gar nichts. Bist du bald. Ja. Ich wollte mal darauf hinweisen, wenn es wirklich möglich wäre, dann hätte bestimmt Ramana oder Jesus oder Buddha oder Mohammed oder irgendwie von diesen großen Heiligen, die das wirklich, Ramakrishna, alle möglichen, die haben wirklich den schärfsten Intellekt, schärfste Dinge, die haben wirklich geschnitten, was zu schneiden geht. Wenn das selbst in ihrer Funktion das wirklich mal begriffen hätte und es wäre fertig, wo ist das selbst, was jetzt gerade hier setzt, überall. In dem Moment hätte das begriffen, dann dürfte das alles nicht mehr geben hier. Dann müsste ja Schluss sein mit der ganzen Veranstaltung. Dass selbst einmal fertig ist. Ich habe genug, ich habe begriffen, ich muss nicht, ich verweile jetzt, ich etabliere mich in meiner Absolutheit da hinten und da vorne gibt es nichts mehr, weil ich gebe meine Aufmerksamkeit nicht mehr, ich bin jetzt in meiner Heimat, in meinem Zuhause und fertig. Nein, was passiert? Nichts passiert. Es geht immer weiter, es werden immer mehr Sucher. Trotz Ramana, trotz Buddha, trotz Jesus. Die Religionen werden mehr, die ganzen Dinger werden mehr. Mehr Satsangs, mehr irgendwas, Advaita-Teacher und Ding. Kriegt die Schnauze nicht voll, das Bewusstsein. Es ist nie etwas passiert. Die Unterhaltung geht weiter. Muss ja auch nichts passieren. Also die Verwirklichung verwirklicht sich. Die Wirklichkeit wird deshalb nicht wirklicher oder unwirklicher. Das Theater geht weiter. Die Komödie setzt sich fort. Aus dem Drama wird eine Komödie und aus einer Komödie wird wieder Drama. Tragödie. Oder wie hieß das dann, wenn es beides zusammen ist? Tragikomödie. Schmonzette. Nennt es jetzt immer die kleinen Liebesfilme. Eine Schmonzette. Also wenn du dich gern hast, hast du eine Schmonzette mit dir. Manche mögen sich ja auch. Magst du dich? Komm. Bisschen. Gehst doch zum Friseur, oder nicht? Oder magst du nur den Friseur? Oder magst du nur den Friseur? Wo ist eine Friseuse? Wer ist ein Friseur? Aha. Einem Friseur ist nichts so schwer. Ich glaube, der hat wirklich Durchgang. Der hört sich den ganzen Scheiß an. Ne? Fragt sogar was. Ja. Guck, Ome Schlacht. Keine Haare im Kopf, aber kam in der Tasche. Für die Brusthaare. Das war früher immer. Keine Haare im Kopf, aber La Paloma pfeifen. Oder? Es gab viele Sprüche darüber. Heimweh. Christa, munter? Nee. Nee, das will nicht schlafen. Bei jedem Röcheln wäre ich aufgeregt. Bei jedem Röcheln? Warum gehst du nicht ins Bett? Und sagst du, da kann ich nicht schlafen. Hohoho. Tablette. Ja. Das hat Papa schon immer in den letzten Jahren gesagt. Leute sind zu ihm gekommen und haben gesagt, Papa, who am I? Okay, gib ihm ein Sleeping Pill. Take a Sleeping Pill. No, I give you. Sleep now. Bye-bye, Tom Dooley. Ja, ist immer ein Kompliment, wenn einer einschläft in der Gegenwart. Natürlich nicht immer. Ja, ja und nein. Man muss da schon aufpassen. In welchem Verhältnis man dazu steht. Ja, ist schon. Wunderbar. An mir wunderbar. Ja, noch eine wesentliche Frage, die einer unwesentlichen Antwort bedarf. Eine Besenfrage. Liebe Anwesende. Wollen wir das Fass jetzt anschlagen? Ja, Stuttgart. Yoga. Faschista. Hast du auch viele Faschisten bei dir? Ne? Keine Eva Brauns, die Yoga machen? Vegetarier. Ein paar Hitlers dabei. Ah, der hat schon eine Frau. Also ist es egal, ich bin das, was ich bin, ob ich in den Berg hochlaufe, ob ich in den Berg runterlaufe, ob ich... Ob du der Berg bist oder der Stein bist oder der Shiva oder der... So, wird man bergfest. Ja, wenn du der ganze Film verwirklicht dich als Berg, als Stein oder als Fels, als Shiva, als Sucher, als Gesuchtes. Wenn das dein ganzes Spiel ist, ja, du bist ganz schön spielwütig. Ja. Gottes Spiel. Ich will da murmeln mit sich selbst. Ja. Er murmelt sich immer einen Bart. Was irgendwie ist das schon eine Ahnung, aber dann... Man ahnt ja. Schlimmes. Man möchte es noch nicht wahrhaben. Weil man ahnt schon, das hört nie auf. Aber solange man noch eine Chance hat, verdrängt man es. Ne? Man ahnt ja nichts Böses oder doch Böses. Ist wahrscheinlich doch schlimmer, als ich denke. Es ist wirklich ein Witz in sich, wenn das wirklich für dich die Realität ist, dass es nie aufhört. Hörst du auf. Davor, wo du am meisten Angst hast, das rettet dich. Von dieser, was immer, leidenschaftlichen, kleinen Liebesbeziehung zu dir. Indem du siehst, die Liebe hört nie auf, die Leidenschaft hört nicht auf, hört der Leider auf. Wahnsinn. Du leidest nur unter der Idee, dass es irgendwann mal schaffst. Schön, ne? Du träumst davon, dass du irgendwann mal zu Ende kommst, zu Pötte kommst. Dass irgendwann der Pott mal bricht, der Krug. Aber er wird nicht brechen. Und wenn er bricht, ist er schon tausendmal gebrochen, hat sich von selbst wieder zusammengesetzt und von selbst wieder gefüllt. Du schleppst ihn wieder zum Brunnen und vom Brunnen weg. Und bist wieder genauso durstig. Und du säufst und säufst von dir und doch wirst deshalb nicht zufrieden. Du ahnst schon, du wirst nie zufrieden sein. Du ahnst schon, da wird keine... Und ich kann dich dann nur bestätigen. Diese Ahnungen sind schon... Es wird nie Frieden sein. Kommen. Weder ist, war er, weder ist er, noch wird er sein. Kann man das... ertragen. Es gibt keinen Frieden. Für mich ist das die freudigste Botschaft, die ich euch geben kann. Es gibt keinen Frieden. Ja, du bist ja auch das, was du bist. Was? Du bist... Du bist ja auch, was du bist. Ich bin das ja nicht. Also das sagt dir jetzt das Selbst. Das Selbst ist froh, dass es kein Selbst gibt. Oder wie? Denkst du, aber du bist ja auch selbst. Ich bin es ja noch nicht, oder wie? Das hört sich gut an. Du hast gut reden. Wisse, es gibt kein Wissen. Wisse. Wisse. Ja. Die Ahnungslosigkeit ist nicht so schlecht. Die ist weder schlecht noch gut. Aber ein bisschen Ahnung ist echt Hölle. Boah. Und noch mehr Ahnung ist noch mehr Hölle. Desto mehr Ahnung, desto mehr Ahnen hast du. Desto mehr relatives Konzept, was in dir schwingt von Ahnen, von Ahne zu Ahne. Ich ahne Böses. die Ahnen, die in dir schwingen. Und die Kinder, die jetzt schon schwingen. Auch die Kinder, die du nicht gehabt hast. Wie ist das immer schön, dein Kind ist deine Mutter. Du kommst aus dem Ei, was du gerade gelegt hast. Das begreift mal einer. Wie soll ich aus dem Ei kommen, was ich gerade gelegt habe? Sagte das Huhn. Aber so ist es scheinbar, oder nicht? Deine Tochter ist deine Urahnin. Dein Kind ist, du kümmerst dich um dich selbst in deinem Kind, weil wenn das Kind nicht wäre, gäbe es dich jetzt gar nicht. Weil das Ende des Zirkels bist du wieder. Genau, das Huhn ist aus seinem eigenen Ei geschlüpft. Im Kreislauf der Reaktion. Die Reaktion schafft die Reaktion, die gerade war. Wer kann das begreifen und wer muss das? Über all das kann man reden, aber auch nicht. Wie wäre es, wenn die Absolutheit wach wird, in einer absoluten Geschwindigkeit, ist sie wieder still, weil in einer absoluten Wachwerden ist alles schon da, in einem Split Second, vollkommen alles wunderbar da, weil in einer absoluten Geschwindigkeit Ruhe ist, weil in jedem Moment das Absolute überall gleichzeitig ist. Das wäre die absolute Geschwindigkeit. Kann man darüber reden? Muss man das verstehen? Genau. Man kann aber. Das war das Einzige, wo ich letztes Jahr in Holland da Dings war, bei, da waren ein paar Wissenschaftler, mit denen konnte ich drüber reden. Die gucken mich an, da waren so ein Pärchen aus Italien, das hat drüber geredet. Wir haben jetzt festgestellt, dass die Zeit, der Pfeil geht nicht in die Zukunft, der geht in die Vergangenheit. Ja, super. Ganz neu. Haben wir jetzt rausgefunden. Ich sage, möglicherweise geht der nirgends hin. Möglicherweise schießt da gar keiner. Nee, schon, manchmal ist schon lustig. Aber als Kind lernst du doch, wer bist du? Wie heißt du? Wem gehört das? Und du lernst praktisch diese Identifizierung, du rutschst also mehr rein. Nein. Und es liegt nahe natürlich, dass man auch was machen kann, wieder rauszukommen. Ja, kannst du auch. Bring deine bring die Mutter um, bevor sie dich geboren hat. Wenn du das schaffst, hast du es geschafft. Das ist das 11. Gebot. Töte deinen Vater, bevor er deine Mutter kennengelernt hat. Spät dran. Was? Ein bisschen spät dran, sorry. Spät dran? Ja, okay. Nee, indem du vor dem Vater bist. Ja. Das bist du, aber dann vergisst du wieder, dass du ihn umbringen musst. Weil dann hast du schon wieder alles weg. Weil dann ist ja schon eine Ewigkeit vergangen. Und dann denkst du dir, da war doch was, ich sollte doch was machen. Ich komme nicht drauf. Was ist das für ein Typ hier? Der lernt jetzt diese Frau kennen. Und dann bist du schon wieder, schon ist wieder alles zu spät. Aber irgendwas erinnert sich und irgendwas war doch da. Das ist so eine Ahnung, so ein Déjà-vu, der nächste Moment. Du weißt, du kennst ihn schon, bevor er eintritt. Ist das nicht Wahnsinn? Du weißt schon immer, was als nächstes kommt von was auch immer. Du kannst es nur nicht, weißt nicht. Scheiße. Ja, wenn du dem wirklich eine Beachtung gibst, du weißt, diese Ahnung oder diese Déjà-vu, du erkennst immer das Nächste, weil wenn du es nicht schon kennen würdest, könntest du es gar nicht erkennen. Du könntest es gar nicht wahrnehmen, wenn du es nicht schon kennen könntest, würdest. Du würdest das nächste Moment gar nicht wahrnehmen können oder erfahren können, wenn du ihn nicht kennst. Aber erzähl das mal einem. Und wer hat das vorhin heute Morgen gesagt, dass nach dieser Shift von dem Ding, dass dann eben das Ganze, die Information einfach, du hast eine Frage und schon ist die Antwort da. Ja, kann ich bestätigen, aber hilft es? Dann macht dann nur wieder eine andere Hoffnung, dass doch was möglich ist. Dass es da was anderes gibt, wo dann eben jede Frage sofort beantwortet wird, du bist eine automatische Antwort-Fragemaschine. Ich war jahrelang fasziniert, abends ein und dann jede Frage bockt sofort eine Antwort, wie so ein Ping-Pong. Super, aber und? Das ist für eine Zeit mal unterhaltsam, aber dann ist es genauso, als wenn du am einarmigen Banditen stehst und die 7 ab und zu mal kommt oder immer kommt. Dann kommt immer eine 7. Ach Gott, schon wieder eine 7, dreifache 7 und schon wieder gewonnen. Ah, bin der Größte. Ja, ich meine es so. Auf einmal, das ganze Wissen steht dir zur Verfügung, aber es ist auch, ach Gott, schon wieder weiß ich was. Oh, ist eine Frage, eine Antwort. Ach, schon wieder im Lotto gewonnen. Ach Gott, schon wieder recht gehabt. Ja, es ist nur zu Anfang so als Idee mal so spannend, aber wenn es dann, das ist wie eine Ehe dann. Da ist Honeymoon für alles, aber dann bist du schon wieder, ist schon wieder, auch das, was du so, oh Gott, auch Erleuchtung, auch schon wieder wachst du als Erleuchteter auf. Immer Porsche. Heute wieder erleuchtet. Ist so. Man sollte Mitgefühl mit den Erleuchteten haben, den Erwachten. Der muss immer, der ist schon wieder erwacht. Wenn der morgens wach wird, ist der erwacht. Wenn ich morgens wach werde, weiß ich es nicht. Aber der ist wirklich wach, wenn der wach wird. Der ist sogar schon wach, vor dem Wachwerden wach. Der schläft nie. Das Schwein. Ich muss ja noch schlafen. Bist du dann auch nicht mehr schläfst, dann wieder, oh ja, ich möchte ja wieder. Und dahinter sagst du, oh, ich darf wieder schlafen, Gott sei Dank. Auch die Erleuchtungskrankheit ist auch weg. Ja, das passiert. Jahrelang bist du im Gewahrsein, kommst nicht mehr in den Schlaf rein. Macht doch nichts. Du bist genauso entspannt morgens wie nach dem Schlaf, aber schon wieder nicht schlafen. Dann schläfst du halt wieder. Öffne mal was Neues. Aber zu Anfang denkst du, oh jetzt, im ewigen Gewahrsein. Und das steht auch bei Osho, das steht bei dem. Wenn es dann so ist, dann bist du im ständigen Gewahrsein, im Fluss des Gewahrseins und brauchst keinen Schlaf mehr. Die Traumphase ist vorbei, du bist nur noch das. Ja, und dann bist du nur noch das. Toll. Ist auch für eine Zeit immer was Neues, aber dann, ja, dann denkst du, ja, was soll, ja, auch ganz schön, aber, ja, und jetzt? Und jetzt? Ja, kommt das Nächste, und jetzt? Ja, auch ganz schön. Aber wenn ich dann sage, du musst auch sein können, was du bist, hier in diesem Scheiß, von Fummelei und Hopsasa und kleinen Tragödien. Also als diese Leinwand das zu sein, ist ein Piece of Cake. Aber hier ist dieser Trottel, der so rummacht und Ding und so. Und die ganzen Fürze, die der lässt im Kopf und auch in der Hose. Das ist der letzte Furz. Da entscheidet sich, wenn du dann nicht sein kannst, was du bist. Hör mal. Wenn du besonders Lichtfurze machen musst, damit du sein kannst, was du bist, dann hast du ein Problem. Wenn du keine Taschenlampe mehr brauchst, wenn du zur Toilette gehst. Ja, jeder hat so seine Vorstellung, wie es dann wäre, wenn, ne? Ich leuchte mir voran. Man riecht nicht mehr. Habe ich gehört. Wie was? Nein, weil Erleuchtete riechen nicht mehr. Die sind fertig. Noch niemals danach. Aufgestumpft. Das sind nur Gotteskinder. Yogi Ramsurat Kumar, das war der Garten Eden. Aber ein richtig Erleuchteter, der hat gar keinen Geschmack mehr, gar keinen Geruch. Keinen. Habe ich gehört. Das haben sie bei Yuchi immer gesagt, das auch immer gesagt, dass er nicht mehr riecht. Und dann haben sie alle an der Unterwäsche gerochen und haben gemerkt, dass er wieder einen Witz gemacht hat. Aber wie bringe ich da Frauen dazu, meine Unterwäsche zu riechen? Erst zu waschen. Man reißt sich darum. Das finde ich witzig. Die glauben dir jeden Scheiß. Und er war einer der wenigen, der eben das gesagt hat, aber wirklich verarscht hat, von vorne bis hinten. Der gleiche, ob er sagt, der Premierminister von Indien ruft mich jeden Morgen an, um Ratschläge von mir zu kriegen, genauso Erleuchtete riechen nicht mehr. Weil da hast du gesagt, oh, da spinnt er doch, das macht er doch nicht. Aber bei Erleuchtete riechen, ja. Oh, scheiße. Und die ganzen Staus, auch Yogi Ramsurat Kumar, der dann 50 Jahre die Kleider nicht mehr gewechselt hat. Solche Geschichten, da hat natürlich jeder, man roch gar nichts, nur Rosen. Nur Hosen, naja, tote Rosen in Hosen. Ich finde es ja gut. Da verarscht sich das Sein wirklich bis zum es pervertiert doch, oder? Wunderbar. Es ist eine wunderbare Perversion, wie man Suchende dazu bringt, Unterhosen zu riechen. Das ist Kunst. Das ist Magie. Reine Magie. Und da siehst du wirklich die Gier des sogenannten Such, also der suchenden Geistes nach der Gier nach Bestätigung oder nach Standard. Es möchte ja einen Standard haben, wie es zu sein hat. Dann, wenn ich dann so wäre, wie muss es bei mir sein? Ich muss ja Vergleichsmaßstäbe finden. Woran sehe ich es dann? Wenn ich weniger rieche, bin ich dann näher dran. Wenn ich nur vegetarisch und das weglasse, vielleicht komme ich dem dann näher. Geruchslos ist schon nah dran an der Geruchslosigkeit. Wenn ich gar nichts mehr schmecke, vielleicht bin ich dann an der Geschmacklosigkeit dran. Oder wenn ich nicht mehr suche, bin ich dann vielleicht näher an mir dran? Oder so? Und natürlich solche Bücher, wo da drin steht, wie es zu sein hat, das verschlingen die Gourmets. Die brauchen Rezepte. Jeder braucht so ein Rezept. Jeder ist so ein kleiner Koch für seine eigene Küche, wie sein Körper und ja. Welches Rezept muss ich jetzt kochen, damit ich dann die alte Hexe, die da noch eine Puja. Ganz Indien macht Puja. Noch ein Rezept. Shiva rein, Shiva raus, Vishnu von unten. Da hauen wir noch einen drauf. Bisschen Milch von links und Ding da. Ich liebe das Zeug. Das ist wie eine Frau, die sich morgens vorm Spiegel schminkt und denkt, sie kriegt einen ab heute. Noch ein bisschen da. Just in case. Es könnte mich einer sehen. Aber du gehst doch nie aus, aber es könnte ja einer kommen. Der Milchmann oder... Könnt ihr mal die meine Sicherung durchgehen? Die stelle ich. Dann rufe ich noch den Elektriker an. Ja, ich kenne mich aus. Glaube ich. Oder auch nicht. Ja, Michael. Erzengel Michael. Oh. Mehr Arsch denn Engel. Auch jeder Engel hat einen Arsch. aber sind Engel flügge? Wenn ein Engel flügge wird. Wie heißt es immer, wenn eine Glocke läutet, kriegt bitte auch ein Engel seine Flügel? Ne? Nein, er kriegt sie. Aha. Wird ihm verliehen. So, es gibt viele, die haben immer den ganzen Tag Kling und wieder ein Engel. Das nennt man Engelmacher. Engelmacher. Ja, gibt es so viel Kakao, wie man Sachen hat? Sieht, die man da durchziehen sollte. Das ist die Frage. Wie viel Kakao braucht man? Braucht man da Kraft zu? Nein, das geht von allein. Wir sind schon im Kakao. Kakadu. Ja, noch was vom Heiligen Stuhl. Ich habe mich nur gefragt, warum das für mich manchmal so anstrengend ist hier. Dann habe ich gedacht, es gibt der Verstand gibt nicht auf. Nee, der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf. Nee. Der will durchhalten. Der hält durch. Das ist ein standhaftes Wesen. Das ist wieder die Wacht am Rhein. Ja. Die guckt, wie das Wasser fließt. Das Wasser fließt alleine, aber der denkt immer, wenn ich mal weggucke, fließt es nicht mehr. Ich muss gucken. Weil wenn ich nicht mehr wache über den Rhein, dann fließt das Ding nicht mehr. Das ist so, wie jeder denkt, wenn ich nicht mehr das Sein beobachte, gibt es es nicht mehr. Ich muss jetzt auf das Sein aufpassen. Ich mache jetzt ein bisschen Vipassana und ich passe jetzt auf. Ich bin der Hund, der den Hof reinhält. Ich passe auch, dass keiner was wegnimmt aus dem Sein. Bin jetzt total achtsam, damit mir nichts verloren geht. Das muss alles zusammenfassen. Ich muss jetzt wirklich... Was? Hast du gerade aufgepasst? Ist dir was verloren gegangen? Hast dich wieder nicht verloren? Wisst ihr, der steht da rum und passt auf, dass keiner verloren geht von den Konzepten da oben. Überhaupt, dass das Sein weiterfließt. Mach doch mal. Komm, fließ. Komm, Leben, leb dich. Du musst doch einen Schnapp machen. Dann sitzt er, ohne mich würde das Leben ja wirklich nur faul rumliegen. Komm, so ein Schwabe dahinter, geizig im Ding, kehr mal ein bisschen. Pass mal auf. Schaffe. Nicht nach dem Mädchen schauen. Erst heiraten. Die Soldaten Gottes, Priester, passen immer auf, dass jeder nicht umsonst wo was reinsteckt. Dass du mir wieder das Gummi weglässt. Einen nassen Pariser will ich sehen. Da sitzt eine Trockene. Den Witz habe ich dir schon 20 Mal erklärt. Was sieht man auf dem Eiffelturm, wenn man runterguckt und es regnet? Hm? Geht nicht. Es geht nicht? Die nennen das anders. Es ist egal. Die nennen das Londoners. Ein kleines Mützchen. French Letter oder Kondom. Pariser, das habe ich dir schon 20 Mal erklärt. Das hat dir schon verstanden. Ja, meine ich doch. Und da sieht man nasse Pariser. Ja, ja. Ja. Das war man als Kind, war das ein Dollarwitz. Man freut sich noch jetzt, weil man sich früher darüber gefreut hat. Das war so toll. Das war super. Da sieht man, es gibt keine Zeit. In der dritten Klasse oder so. Londoner. Kann auch mit Londoner auch machen. London extra feucht. Das sind dann nasse Pariser. Gefühlsecht. Extra dünn. Mit Noppen und ohne Noppen. Hahnenkamm. Ja, die schwarzen Willis. Die hießen schwarze Willis. Ja, schwarze Willis. Oder Willi nicht. Ob der Willi das will? Ich gebe meinem Willi jetzt mal eine dunkle Nacht der Seele. Das müsste so im Kloster, dann dunkle Nacht der Seele oder so. Für die Priester, die zu den Nonnen gehen oder so. Nimm mal die dunkle Nacht der Seele, dann kann nichts passieren. Extra. Oh, jetzt haben wir eine dunkle Nacht des Überzugs. Der Überzieher. Hast du wieder überzogen? Ich wollte doch erst noch mal mit dir was. Du hast schon das Bett frisch überzogen, dann müssen wir ja wieder eine Woche warten. Nicht gleich voll schwitzen. Was meinst du, was solche Gespräche, wie die ablaufen? Ich kann lebhaft vorstellen, den ganzen Zeug. Also das sind 15, gab es das unendlich. Liebestöter an und dann wusste jeder heute nichts. Oh Gott. Mit der Klappe geht gar nichts. So, dann guten Appetit. Frisch als Werk.